Dialoge, Seite 55. Die Kunst zu regieren hat sich in eine Frage der Verwaltung verwandelt. Anmerkung Fleischhauer. Die weiteren Ausführungen Montesquieu über den Begriff der Souveränität übergeht der Verfasser der Protokolle und schiebt dafür Betrachtungen über die unbesiegbare Macht der Juden und die Ohnmacht der Völker ein. Weiter im Text.